Einst ließ ich mich überdrüssig dieses bergigen Landes auf der Oskava einschiffen. Die Anfangsschwierigkeiten mit einigen der Schifferjungs waren schnell überwunden. Und da wir unseren Mat für einen besonders guten Schwimmer hielten, warfen wir ihn über Bord. Seither driften wir auf den Weltmeeren. Das Leben kann wundervoll sein. Blue is blue, and how are you? Blue.